Du und der Heilige Geist. Amen. Amen. You and the Holy Spirit. Du und der Heilige Geist. Number five, which is the Holy Spirit fill the believers. Der fünfte Punkt, der Heilige Geist füllt die Kinder Gottes. Amen. Amen. Hear your voice. Er hört unsere Stimme. And he fills you with your voice. Und er füllt uns mit seiner Stimme. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Please beware of your tongue. Achtet bitte auf eure Zunge. Beware of your mouth. Achtet bitte auf euren Mund. You speak to yourself more than you speak to others. Du sprichst zu dir selbst mehr als du zu anderen sprichst. You speak to yourself more than you speak about, more than you talk about others. Als du zu anderen sprichst. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. Beware of your tongue. Achtet bitte auf eure Zunge. The Holy Spirit listen to your tongue. Der Heilige Geist hört eurer Zunge. So also Satan listen to your tongue. Genauso auch der Teufel hört eurer Zunge. Amen. Zunge. Amen. He listen to your words. Er hört unseren Worten. They both listen. Amen. Beide hören zu. Also you speak to yourself more than you speak to others. Du sprichst zu dir selbst mehr, als du zu anderen sprichst. You speak to yourself more than you speak about others. Du sprichst zu dir selbst mehr, als du zu anderen sprichst. Praise the Lord. Halleluja. If I'm preaching here, wenn ich hier predige, anytime I preach here, I speak to myself more than I speak to you. Spreche ich zu mir selbst sogar mehr als zu euch. Amen. Amen. I always speak to myself. Ich spreche immer wieder zu mir selbst. Because the Bible also said that our tongue is the pen that we use to write into our heart. Die Bibel sagt, unsere Zunge ist der Stift, mit dem wir unser Herz schreiben. Amen. Amen. And that is why we have to be careful of what we speak. Wir müssen aufpassen auf das, was wir sprechen. Once you come into Christ's world, you learn how to speak. Wenn wir in die Welt von Christus kommen, lernen wir zu sprechen. In the natural world, you just speak what you like. In der natürlichen Welt redet man einfach das, was einem gefällt. In Christ's world, you don't speak what you like. You speak what he wants you to speak. Sondern du sprichst das, was er möchte. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It is not you are free to speak anything. Du kannst einfach alles sprechen, was du willst. You speak what he wants you to speak. Du sprichst das, was er möchte. Because the Holy Spirit listens to you. Der Heilige Geist hört dir zu. And Satan is also listening. Und der Teufel hört dir auch zu. You are going to hear your voice. Sie werden deine Stimme hören. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. For example, when you gossiping. Wenn wir zum Beispiel lästern. And you know, to gossip is Satan's weapon. Zu lästern ist die Waffe des Teufels. You are using Satan's weapon to fight. Die Waffe des Teufels, um zu kämpfen. And it harm you more than it harm those you gossip about. Und es greift dich mehr an als die, über die du lästerst. Satan never go to those you gossip about. Der Teufel geht nicht zu denen, über die gelästert wird. He comes to you. Er kommt zu dir, der Why? Lästert. Because you are the one that is possessing, that is holding his own weapon. Weil du derjenige bist, der seine Waffe sozusagen Amen. Hält. Amen. Wherever his belonging is, he always go there. Dort, wo sein Besitz ist, dort geht er auch hin. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He never go to those you gossip about. Er geht nicht zu den Leuten, über die du lästerst. He comes to you. Er kommt zu dir, weil because you are the one using his weapon. Person ist, die gerade seine Waffe benutzt. And you will always get the result of your weapon. Du wirst das Ergebnis dieser Waffe bekommen. Amen. Amen. You will always get the result of your weapon. Das Ergebnis dieser Waffe Let bekommen. Us go to 2 Corinthians 10. 2. Korinther 10. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. 2 Corinthians 10. From verse 1. Fine. From verse 1 to 5. Amen. 1 to 5. Praise the Lord. Hallelujah. He said, Paul, now I, Paul, myself beseech you by the meekness and gentleness of Christ. I come to you with the meekness and gentleness of Christ. Ich komme mit der Sanftmut und Freundlichkeit des Christus. God kind of meekness. Gottes Sanftmut. God kind of gentleness. Gottes Freundlichkeit. Amen. Amen. This world they have their meekness. Diese Welt hat ihre Sanftmut. Amen. Religion have their meekness. Religion hat ihre Sanftmut. And they have their gentleness. Und sie haben ihre Freundlichkeit. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. Who in present I am base among you, but being absent and bold towards you. Amen. Amen. Verse 2. But I beseech you that I may not be bold when I am present without confidence, wherewith I think to be bold against some, which think of us as if we walked according to the flesh. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 3. For though we walk in the flesh, though we live in this body. Auch wenn wir in diesem Körper leben. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Though we live in this body. Auch wenn wir in diesem Körper leben. Though we are in this world. Auch wenn wir auf dieser Welt sind. We are not of this world. Gehören wir nicht zu dieser Welt. Amen. Amen. Though we live in our body, we have this earthly suit. Wir haben diesen irdischen Körper, diesen irdischen Anzug. You know, it's when somebody dies. Wenn jemand stirbt. And you see the corpse. Und du diese Leiche siehst. And then you know what it is. For the spirit to be separated from the body. Erkennst du, was es bedeutet, wenn der Geist den Körper verlassen hat? Amen. I don't know if you have seen it. Ich weiß nicht, ob jemand sowas schon gesehen hat. A corpse. That's somebody, a dead body. Eine Leiche gesehen hat. If you have seen a dead body, if you have seen it, you understand that a body is just a suit. Wenn du was gesehen hast, dann weißt du, dass ein Körper einfach nur ein Anzug ist. Amen. Amen. That you can pull down. Den du just like you ausziehen pull kannst. Your dress. Genauso wie du deine Kleidung ausziehen your coat, kannst. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. For though we walk in the flesh, though we carry this body along, auch wenn wir diesen Körper mit uns tragen, though we live in this body, wir in diesem Körper leben, we are spirit, wir sind Geist, we have a soul, wir haben eine Seele, and we live in a body, wir leben in einem Körper. Amen. Amen. We carry this body around, wir tragen diesen Körper herum. We do not war against this body, wir kämpfen nicht gegen diesen Körper. We don't war against people, wir kämpfen nicht gegen Menschen. We don't fight against the flesh, wir kämpfen nicht gegen das Fleisch. Praise the Lord. Halleluja. For the weapon of our warfare are not carnal. Amen. Amen. You see, carnal weapon. Fleischliche Waffen. Like gossip. Wie Lästerei. Like malice. Wie like ignorieren hatred, oder hassen. You see, hating people. Leute hassen. Uh-huh. God wants us to hate. Gott möchte, dass wir hassen. He gave us that power to hate. Er gab uns diese Kraft zu hassen. They're not to hate people. Aber nicht Menschen to hassen. Hate Satan. Sondern Teufel hassen. To hate sicknesses and Krankheiten diseases. Hassen. To hate those things. You, what he hates. He wants to hate what he hates. Was er hasst. And love what he loves. Und das lieben, was er liebt. Praise the Lord. Halleluja. If you love, you are going to hate. Wenn wir lieben werden, werden wir auch hassen müssen. Amen. It's just a line. You see, one end is love, the other side is hate. Eine Seite ist lieben, eine Seite ist hassen. Das gehört zusammen. You cannot love without you hating something. Du kannst nicht lieben, ohne etwas zu hassen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Amen. Amen. Our weapons are mighty through God. Waffen sind stark durch Gott. We have a mighty weapon. Wir haben eine mächtige Waffe. You see, one of our weapons is God kind of love. Einer unserer Waffen ist Gottes Liebe. You know, if you are walking by God's love. Wenn du durch Gottes Liebe arbeitest. If you are living God's love. In Gottes Liebe. You are fighting. Lebst, dann kämpfst du. You are fighting with a weapon that this world can never understand. Dann kämpfst du mit einer Waffe, die diese Welt nicht versteht. You are fighting with a weapon that Satan can never understand. Du kannst mit einer Waffe, die der Teufel nicht verstehen kann. Satan understands the weapons of this world, the natural world. Weil der Teufel versteht die Waffen dieser Welt. Amen. Die natürlichen Waffen. They are not this world, those weapons, they are coming from him. Weil sie von ihm natürlich kommen. But God kind of weapon. Aber Gottes Waffen. Which one of them is love? You see, all the fruit of the spirit. Liebe, die Frucht des Geistes, das sind Waffen. They are weapons. Das sind Waffen. That we use to fight. Die wir nutzen, um zu kämpfen. That we use, you know, sometimes people can even look at it and see it as hate. Manchmal können Leute das sehen und denken, es ist Hass. It's like your mother. If your mother wants you to obey her voice. Unsere your let me say parents as a whole. Eltern zum Beispiel. Amen. They want you to obey their voice. Wenn sie wollen, dass du ihrer Stimme gehorchst. You know that their voice is not the voice of Christ. Und du weißt, dass ihre Stimme nicht die Stimme von Christus Amen. Ist. Amen. You love them so much. Du liebst sie so sehr. And you will not listen to them. Aber du wirst sie nicht zuhören. Why? Because the weapon, whatever is coming from them, is not Christ. Was immer von ihnen kommt, ist nicht Christus. They are so blind, they cannot see it. Sie sind so blind und können das nicht But sehen. You can see it. Aber du kannst das And sehen. You don't accept it. Und du akzeptierst das nicht. It is not because you hate them, nicht, weil du sie hast, but because you love them. Aber weil du sie liebst. Because two wrong can never make it right. Aber wenn zwei Leute falsch liegen, wird es nicht richtig if sein. You join them, wenn du sie im Falschen unterstützt, es bedeutet das Tod Amen. Für sie. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If you join them, wenn du sie unterstützt, it means you love yourself. Liebst du dich damit because selbst. Because you know what they are going to, what they desire from you. Und du weißt, was sie von dir wollen. What they want from you. Was sie von dir möchten. Yeah, because of yourself. Aber wegen dir selbst. That you want them. You love yourself more than you love them. Du liebst dich mehr als du sie liebst. You know that they will persecute you if you disobey them. Weil du weißt, sie werden dich verfolgen, they will fight wenn du sie missachtest. Sie werden if gegen you dich gehen, wenn du sie missachtest. And because you love yourself so much, weil du dich selbst so sehr liebst. You will not disobey. You will choose your voice. Wirst du dich für ihre Stimme entscheiden und die Stimme von Christus verweigern. But if you love them so much, aber wenn du sie so sehr liebst, you know, they might not be seeing it as love. Sie sehen das vielleicht nicht they als Liebe. They might be seeing it as disobedience. Sie sehen das vielleicht als Ungehorsam. They might be seeing it as hate. Als Hass. Amen. Amen. Or as punishment. You are punishing oder als Bestrafung. Amen. Amen. But you know, or disrespecting them. Oder Respektlosigkeit. But you know that you are choosing Christ. Aber du weißt, dass du dich damit für Christus you entscheidest. Know, they might not understand it at that particular time. Sie verstehen das vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt. But it is a matter of time before they know. Also eine Frage der Zeit, bis sie es erkennen. That it is all for their sake. Das ist alles um ihretwillen. Amen. Ist. Amen. That you are choosing Christ. You decided to choose Christ for their sake. Du hast dich um ihretwillen für Christus entschieden. Praise the Lord. Halleluja. Because choosing denn sich für sie entscheiden, makes you be responsible for them. Sorgt dafür, dass du für sie verantwortlich bist. By choosing Christ, aber sich für Christus entscheiden, Christ to be responsible for them. Dann ist Christus für sie Somebody verantwortlich. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Verse 4 again. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God. So the pulling down of strongholds in our life. Amen. Amen. Verse 5. Casting down imaginations. You know, imaginations. Vorstellungen. You know, there are so many evil imaginations that always come into our mind. Es gibt viele verschiedene Dinge, die wir uns vorstellen. Gedanken, Kopfkino, was wir uns machen. Especially when you see things. Besonders wenn wir Dinge sehen, ugly. Die hässlich sind. Like some days ago we saw a dead body. Wie vor ein paar Tagen haben wir eine Leiche gesehen. You know, if you have seen such in Christ, to hate Satan, to hate evil, amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Halleluja. Satan. Always listen to your voice. Der Teufel hört unserer Stimme zu. Just like the Holy Spirit also listen to your voice. Genauso wie der Heilige Geist unserer Stimme zuhört. Whatever come out of your mouth. Was immer von unserem Mund kommt. You see, it's either going to be life or death. Ist entweder Leben oder Tod. If it is life. Wenn es Leben ist. The Holy Spirit take it. But der Heilige Geist ist nicht. If it is dead, wenn es tot ist, Satan is belong to Satan. Gott ist dem Teufel. Amen. Amen. And he's going to use it. Er wird es benutzen. Except it is aborted. Es sei denn, es wird abgetrieben, Amen. Entwurzelt. Satan, listen to your words. Der Teufel Let's hört go to deine, Matthew 6. Deinen Worten zu. Look at Matthew 6. Matthäus 6. Jesus is warning us against words. Jesus warnt uns vor Worten. He warns us against what comes out from our mouth. Er warnt uns vor dem, was aus unserem Mund what kommt. What we think and what comes out. Was wir denken und was rauskommt. Verse 31. 31. He said, therefore, take no thought. 31. Say, what shall we eat? You see, complaining, there is no food. Darum solltet ihr euch nicht sorgen, was es zu essen gibt. Is somebody getting it? Amen. He said, take note of saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or where shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You see, what you think or what you say matters a lot. Das, was du denkst oder was du sagst, ist wichtig. And Jesus warned us of what we think and what we say. Jesus hat uns vor dem, was wir sagen und was wir denken, gewarnt. He said we are not to think or say, you know, think or say things. You see, complain, murmuring about things. Amen. Du sollst über Dinge beschweren. Because Satan listens to your words. Und der Teufel hört unserer Stimme zu. He listens to your voice. Er hört deinen Worten zu. Amen. Amen. He listens to your complaint. Den Beschwerden. Amen. Amen. He said in verse 32, for after all these things do the Gentiles, you see, the sinners, they are after those things. Die Sünder things. Sind nach, hinter diesen Dingen her. For them, their words, they are after, they say those things. Sie sagen diese Dinge. But those things should not come out from us. Und diese Sachen sollten nicht von uns we kommen. We should not, we are not to say what they say. Wir sollten nicht das sagen, was are sie we sagen. Getting it? Ja. Don't say what they say. Sag nicht das, was That's sie what sagen. Jesus is saying here. Mm. Amen. Amen. Don't think what they think. Don't nicht, say what they say. Sag nicht, was sie sagen. Amen. Mm. If they are, you know, you might be in your place of work where people are worried about the future. Wenn du auf der Arbeit bist und im Gespräch kriegst du mit, dass Leute sich um ihre Zukunft Sorgen machen. That is their thought. Amen. Ihre Gedanken. It's going round in their mind. Something is going to go round is also in your own mind. Dann wird auch etwas in deinen Gedanken vorgehen. Yeah, you're going to think of Christ. Wirst du über Christus nachdenken. Or be worried about exactly what they are worried about. Sorgen machen über das, Amen. Worüber Amen. Sie sich Sorgen machen. Praise the Lord. Halleluja. In John 16, Johannes 16, verse 13, 13, Jesus talked about the Holy Spirit. Jesus spricht über den Heiligen Geist. He said, the Holy Spirit hear your voice. Der Heilige Geist hört deine Stimme. He hears your voice. Er hört deine the Stimme. Voice of Christ that Stimme comes von Christus, from you. Die aus dir kommt. Amen. Amen. He is going to walk with what you say. Er wird mit dem arbeiten, John 16, was du sagst. Let us go there. Amen. Johannes 16. Praise the Lord. Halleluja. Beware. I'm even talking to myself also. Und ich rede hier auch zu mir selbst. Praise the Lord. Halleluja. I never preach without even preaching to myself. Ich predige nicht ohne auch zu mir selbst zu predigen, auch mich mit selbst damit zu meinen, denn ich bleibe für immer sein Baby. Ich bleibe immer das Baby von Christus. Er wechselt auch heute noch meine Windel. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 13. So howbeit, when the Spirit, when He, the Spirit of Truth, is come, He will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, the Holy Spirit is going to hear something. Der Heilige Geist wird etwas hören. Amen. Amen. He's going to hear your voice. Er wird deine Stimme hören. And he's going to hear the voice of Christ in you. Und er wird die Stimme von Christus in dir hören. Praise the Lord. Halleluja. And that's why, you know, if you come to God, wenn du zu Gott kommst, in Christ's world, you don't tell God what to do, what you are going to do. Sagst du Gott nicht, was du vorhast? Or what you want. Oder was du willst. You don't come to him and ask him and tell him what he should do for you. Du sagst ihm nicht, was er für dich tun soll. Amen. Amen. You know, the natural people. Yeah, natürliche Menschen. You know, when people go to witch doctors. Wenn Leute zu Satanisten gehen. Or they go to evil pastors. Oder zu Pastoren gehen. They ask the pastor, as them, what do you want? Der Pastor fragt sie, was möchtest du? So also the witch doctor asks, what do you want? Genauso auch. Why are you here? Die Satanisten, die fragen, was bist du hier, was möchtest du, was können wir für dich tun? World, aber in der Welt von Christus, it is not what you want. Ist es nicht das, was it du is willst, what he want sondern you. Das, was er für dich möchte. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And it said the Holy Spirit hear our voice. Der Heilige Geist hört unsere Stimme. Praise the Lord. Halleluja. Mm. He's going to hear something. Er wird etwas hören. The voice. Eine Stimme. Your voice. Deine your Stimme. Voice. If you speak life. Ob du Leben sprichst. You take that life and use it to work for you. Bitte dieses Leben nehmen, um für dich zu arbeiten. Praise the Lord. Halleluja. If you speak death. Wenn du Tod sprichst. Satan will use it. Wird der Teufel das benutzen. And use it to work against um gegen dich zu arbeiten. Use it to work to fight you. Um dich zu bekämpfen. Amen. Amen. We have to be very careful with our tongue. Wir müssen aufpassen auf unsere Zunge. Amen. Because the Holy Spirit is always there. Denn der Heilige Geist ist immer da. And demons are always there. Und Dämonen sind auch da. Praise the Lord. Halleluja. In Proverbs 21:23. Sprüche 21, 23. Proverbs 21:23. It says, whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles. So can you help us to read it, Chef? Sprüche 21, 23. Wer seinen Mund und seine Zunge behütet, der behütet seine Seele für manche nicht. Praise the Lord. Hallelujah. Whoso keepeth his mouth and his tongue, you see, both keepeth his soul from troubles. Because your mouth, your tongue is a pen. Weil dein Mund ein Stift ist. That you use to write in your heart. Den du in dein Herz schreibst. Go to Psalm 45. Look at it. Psalm 45. If you add this and Psalm 45 together. Psalm 45, verse 1. Psalm 45, 1. Praise the Lord. Hallelujah. Psalm 45, verse 1. He said, my heart is 45:1. Are you there, please? No. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, my heart is indicting a good matter. I speak of the things which I have made, touching the king. My tongue is the pen of a ready writer. Amen. Mein Herz fließt über mit meinem lieblichen Lied. Ich sage, meine Gedichte sind für den König bestimmt. Meine Zunge ist der Griffel eines gewandten Schreibers. Oh. Your tongue is a pen that you use to write into your heart. Deine Zunge ist ein Stift, mit dem du in dein Herz schreibst. Praise the Lord. Halleluja. As you speak, you write into people's hearts. And you also write in your heart. You even write in your heart more than you write into people's hearts. Und du schreibst damit in dein Herz als Mehr als dein Herz als ein anderes. Praise the Lord. Halleluja. In Job 22. Hiob 22. Job 22. Hiob 22. Thank you. Job 22, verse 29. Hiob 22, 29. He said, when men are cast down, then thou shalt see there is lifting up. And he shall save the humble person. Praise the Lord. Hallelujah. When men are cast down, if you see men, if you see things happening to people, wenn du siehst, wie Leute zerstört werden, amen. But you have to speak something. Musst du etwas sprechen. You have to say something to yourself. Musst du etwas zu dir sagen. That you are lifted up. Es geht empor. Amen. Praise the Lord. It means you don't say what you see. Du sagst nicht das, was du siehst. You say what you believe. Du sagst das, was du glaubst. You don't speak what you see. Du sprichst nicht das, was du siehst. With your natural eyes. Mit deinen natürlichen Augen. Because your eyes are going to see the fact of this world. Denn deine Augen werden die Tatsachen dieser Welt sehen. They are going to see what this world calls facts. Du wirst das sehen, was die Welt Tatsachen nennt. What they call reality. Was sie Realität nennen. The real life. Das wahre Leben. They are going to see it. Sie werden es sehen. But you are going to speak. You are to speak what you believe. Und du wirst das sprechen, was du glaubst. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know Genesis 1. In Genesis 1. 1. Mose 1. 1 to 3. 1. Mose 1. You know God saw darkness. Gott hat die Dunkelheit he gesehen. He did not speak darkness. Und er hat nicht Dunkelheit gesprochen. He said something. Etwas gesagt. But not darkness. Aber nicht Dunkelheit. He said what he wanted. Er hat das gesagt, was er wollte. Amen. Let us go there. Amen. Genesis 1. 1. Mose 1. Praise the Lord. Halleluja. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. You see, darkness was there. Dunkelheit war da, Finsternis war da. You could see darkness. Konnte die Finsternis sehen. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. The Holy Spirit was also der Heilige Geist war auch anwesend. He was there. Er war da. He is everywhere we are. Er ist überall, wo wir sind. Praise the Lord. Halleluja. But he will want you to say something. Er möchte, dass du etwas sagst. Until you speak, he never walk. Kann er arbeiten. Amen. Amen. He is a gentleman. He never forces anybody. Er wird niemanden zwingen. He did not even force God here. Er hat auch Gott nicht gezwungen. But God, verse 3, and God said, let there be light. Though God was seeing darkness, he did not speak darkness. He said, let there be light. Auch wenn Gott die Finsternis gesehen hat, hat er aber das Licht gesprochen. Amen. Amen. Speak what you believe. Sprich das, was du glaubst. Speak that the Christ that you desire. Sprich Christus, den du suchst. That is what you are to speak. Denn das sollst du sprechen. He said, and there was light. Und es wurde Licht. Amen. There was no light until God said something. Es gab kein Licht erst, als Gott was gesagt hat. Amen. Amen. The Holy Spirit was there. Aber der Heilige Geist he da. There was no light. Es gab kein Licht. Until God says something. Erst bis Gott was gesagt hat. Amen. Amen. He always waits for you to speak. Er wartet immer darauf, dass du sprichst. To engage him. Dass du ihn anspricht. He always wants you to be aware of him. Dass dir bewusst ist, dass er da ist. To know that, for you to know that. He's zu wissen, dass er da ist. If you just ignore him, he will not even fight you. Wenn du ihn ignorierst, wird er dich nicht and dazu zwingen. He will be ignored. Und er wird dich zurückhalten. But if you are aware of him. Aber wenn er dir bewusst ist, he is always there. Ist er immer da. There to work for you. Da, um für dich zu arbeiten. He's a helper. Er ist ein Helfer. He's advocate. He's everything for you. Er ist unser Fürsprecher. He's the one to do the job. Er ist derjenige, der das Werk vollbringt, während wir uns ausruhen. Deswegen sagt Jesus, kommt her zu mir, all ihr mühselig beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Sei dir bewusst, dass der Heilige Geist da ist. Und dass der Heilige Geist da ist, um dir in allem zu helfen. Don't underrate anything at all. Unterschätze das nicht. Even if you are going to dress. Selbst wenn du dich anziehst. Amen. Tell him to dress you. I do it always. Amen. Sag es dem Heiligen Geist, dass er dich einkleidet. But if you don't have one dress, you just, you cannot choose. Natürlich, wenn du eine Sache hast zum Anziehen, ist it's very easy. You just wear it and go. But if you have many things. Wenn du viele Sachen hast. If you have a lot of things, you see, like me, wie ich zum like our children, you know, we are blessed. Amen. We are very blessed. Sehr gesegnet. Praise the Lord. He said we never lack any good thing. Amen. Praise the Lord. Uns mangelt es an nichts Gutem. So you need the Holy Spirit to dress you. Du brauchst den Heiligen Geist, damit er dich einkleidet. Praise the Lord. Amen. The natural facts are not your facts. Die natürlichen Tatsachen sind nicht deine Tatsachen. We have our facts. Wir haben unsere Christ Tatsachen. Is Christus ist unsere Tatsache. Amen. Amen. Daddy, thank you. Our facts are what the natural eyes cannot see. Unsere Tatsachen sind das, was die natürlichen Augen nicht sehen können. Amen. Amen. And that's why we speak our facts. Deswegen sprechen wir unsere Tatsachen. Don't allow it to be difficult for you to speak. And because sometimes it is going to be difficult to speak it. Aber manchmal wird es anstrengend sein, es zu sprechen. Ja. The natural facts are not our facts. Aber die natürlichen Tatsachen sind nicht unsere Tatsachen. Amen. Again, our fact is what the eye can never see. Unsere Tatsachen sind cannot das, see. Was das Auge nicht sehen kann. It is going to see it. The natural eyes is going to, you see, is going to see it. Die natürlichen Augen werden es sehen. It's like, you know, Genesis 1. Genesis 39. Amen. Verse 1. 1. Mose 39. If you read that 1. Of Joseph. Wir werden uns das von Josef durchlesen. Joseph was a prosperous man. Joseph war ein wohlhabender Mensch. Though he was not having anything. Wo er nichts hatte. His fact was he was a prosperous man. That is our fact. Seine Tatsache war, dass er ein wohlhabender Mensch ist. The natural fact is he was a poor man, a slave. Aber die natürlichen Tatsachen war, dass er eigentlich ein Sklave war, dass er arm war. And you know, Joseph did not believe the natural fact. Und Josef hat die natürlichen Tatsachen nicht geglaubt. Amen. Amen. You know, the Bible said Joseph was a prosperous man. Die Bibel sagt, Josef war ein wohlhabender Mensch. And Joseph believed it. Und Josef hat das geglaubt. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You are to believe what the Bible is saying about you. Wir müssen das glauben, was die Bibel über uns sagt. To look at that of Gideon also. Das ist Gideon zum Beispiel auch. A mighty man of valor. Dass Gott ihn einen mächtigen Mann genannt hat. You know, that is a fact, das ist eine Tatsache, that the natural eye cannot see. Die das natürliche Auge nicht sehen kann, nicht verstehen kann. Thank you, Daddy. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Christ is your fact. Christus ist deine Tatsache. Learn to speak him. Lerne ihn zu sprechen. Amen. Amen. We fight, we still fight. Wir kämpfen immer noch. We still fight. We fight the good fight of faith. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. We fight to believe our den facts. Kampf an unsere Tatsachen we zu glauben. Wir kämpfen immer noch. You know, without the Holy Spirit, we cannot believe our facts. Denn ohne den Heiligen Geist kannst du unsere Tatsache nicht glauben, nämlich Christus. You need the Holy Ghost to du brauchst den Heiligen to Geist, der hilft zu glauben, dass auch von deinen natürlichen Augen Armut sehen. But you know you are believing, you are speaking. Sprichst du? Christ. Christus. Which is your victory. Der dein Sieg ist. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The natural facts are flesh. Die natürlichen Tatsachen sind fleischlich. Amen. Amen. John 6:63. Johannes 6, 36. John 6:63. Johannes 6. But now I know you 36. Know it. Amen. Amen. John 6:63. Entschuldigung, Johannes 6:63. It is the spirit that quickens. The flesh profited nothing. Yep. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. It is the spirit that quickness, that is give life. Der Leben schenkt. That give life. Der Leben gibt. Without the spirit, ohne den Geist, the body cannot live. Kann der Körper nicht leben. If you see a dead body, wenn du einen toten Körper you will siehst, believe that. Erkennst du das? That without the spirit, ohne den Geist, the body cannot live. Kann der Körper nicht leben. It's over. Es ist vorbei. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Oh, Daddy, thank you. The natural facts are flesh. Die natürlichen Tatsachen sind fleischlich. And they are evil. Sie sind bösartig. Once it comes to Christ's world, wenn es um die Welt von Christus geht, ist das bösartig. The natural facts. Die natürlichen Tatsachen. Imagine if Joseph refused to believe he was a prosperous man. Stell dir vor, Joseph würde sich weigern zu glauben, dass er ein wohlhabender Mensch ist. He can't have the right to choose who to believe. Er hat das Recht zu entscheiden, to wem er glaubt. The Bible. Ob er der Bibel glaubt, dem Wort to Gottes glaubt, Christ. Christus glaubt, or to believe the natural. Oder dem natürlichen Glauben. Amen. Amen. The natural, you know, you can see the natural that there was nothing for him. Das Natürliche, dass da nichts ist für ihn. He was a slave. Er war ein Sklave. This soul, amen. Er verkauft wurde. You see, that's the natural fact. Das ist die natürliche Tatsache. That he, that does not belong to him. Aber es hat nicht zu ihm gehört. Because he is of a supernatural world. Weil er zu einer übernatürlichen Welt God gehört. God Jesus, you are Gottes. Not natural. Ist you nicht are natürlich, supernatural. Ist übernatürlich. Amen. Amen. Amen. And that's why you believe that word where you belong. Deswegen glaubst du dieser Welt, wo du gehörst. Lerne das zu leben. Learn to live there. Lerne da zu leben. Amen. Amen. The just shall live by faith. Die Gerechten sollen durch den Glauben the leben. The just shall live. Die Gerechten in faith world. Sollen that's Christ's in der Glaubenswelt leben. That's our word. That's our fact. Das ist unsere Tatsache. Amen. Und das we ist don't unsere Welt. Live the other side. You cannot be here and be there. Wir können nicht auf beiden Seiten stehen. Amen. Amen. You cannot be here. Jesus said you cannot serve God and mammon. Jesus sagt, wir können nicht Gott und dem Mammon dienen. Amen. Amen. When the you know when the when Satan keep on pushing, you are going to choose one side. Weil the side you are going to belong. Umso mehr dich der Teufel in eine Ecke drängt, umso eher musst du dich entscheiden, auf welche Seite du dich stellst. The natural facts. They are evil. Die natürlichen Tatsachen sind bösartig. That's what the Bible said. Ist das, was die Bibel sagt. Quickly go to number 12. Number 12. 4. Mose 12. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Number 12. 4. Mose 12. Let me see. Okay. We cannot read from number 12 there. Let's go to number 13. Amen. 4. Mose 13. We still have a long road to go. Amen. Amen. Number 13. Amen. Amen. Remember when Moses sent the 12 spies. Als Mose die 12 Spione geschickt hat. He sent the 12. Amen. Let us read verse 1 and 2 before we go further. Amen. Vers 1 und 2. And the Lord spake unto Moses, saying. Und der Herr hat eigentlich zu Moses gesprochen. Send thou men. that they may say the land of Canaan, which I give unto the children of Israel, to every tribe of their father, shall you send a man, every one a ruler among them. Sende Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Kindern Israels geben will. Von jedem Stamm ihrer Väter sollt ihr einen Mann schicken, lauter Fürsten aus ihrer Mitte. You know, this place, you know, here God is telling them, I have given you something. Gott sagt ihnen hier, ich habe euch hier etwas schon übergeben. You know, if you are married to Jesus, you already have your husband. Wenn du mit Jesus verheiratet bist, hast du schon deinen Ehemann. Praise the Lord. Halleluja. Don't believe it. Glaube das einfach. Amen. Amen. Just like here, the Lord said to them that he have given them the land. Der hat ihnen gesagt, er hat ihnen das Land gegeben. I have given you the land. Ich habe euch das Land gegeben. Amen. Amen. Send out men that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel. Amen. Amen. The land that I give them. Das Land, was ich ihnen gebe. You know, they don't have it yet. Sie haben es jetzt but nicht. God said, aber they Gott have sagt, it. Sie haben es. You are going to believe God or believe the natural. Okay, wirst du Gott glauben oder natürlich nicht? Amen. Amen. And that's why if you are married to Jesus, it means you already have your husband. Hast du einen Ehemann schon? Amen. Amen. Because in him is your husband. Denn in ihm ist dein Ehemann. Praise the Lord. Halleluja. And that's why you don't keep on searching. Deswegen suchst du nicht überall. Looking for who to marry. Unter jedem Stein. Somebody getting it. Nach jemanden. Praise the Lord. Halleluja. Also because of time, let us go to verse. Then Moses sent the spies. 12, they were 12 in number. Amen. 12 Stück hat geschickt. From verse 25. And they returned from searching of the land after 40 days. Amen. Amen. And they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel after the wilderness of Paran to Kadesh, and brought back words unto them. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And verse 26. And they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran to Kadesh, and brought back words unto them and unto all the congregation, and showed them the fruit of the land. You know, you are going to go to your account. Du wirst zu deinem Konto gehen. And you are going to see something. Und du wirst etwas sehen. Amen. Amen. You are going to go to places. Du wirst an Orte gehen. You are going to look at your age. Du wirst auf dein Alter schauen. And even compare it with other people's age. Und es mit anderen vergleichen. And see what they have. Und sehen, was sie haben zu dem Zeitpunkt. Amen. Amen. And compare what you have and what vergleich, they have together. Vergleich, was sie haben und was du hast. And you can see that you are almost zero. Und es wird so aussehen, als ob du you are not ein Niete bist, ein Nichts, ein Niemand. Praise the Lord. Halleluja. You know, Joseph compared himself. Wenn Josef sich verglichen hätte. Amen. You know, as a slave. Als ein Sklave. You are even more than zero. Da ist man nichts, ein Niemand. Praise the Lord. Okay, less than zero. Let me say less than zero. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You see, you know, there are things we are going to see. Es gibt Dinge, die wir Let sehen us werden. Learn to believe Christ. Lass uns an Christus, lass uns lernen, Christus zu glauben. We have a supernatural life. Wir haben ein übernatürliches Leben. That can never be taken care of naturally. Was man auf natürliche Weise nicht führen kann. You can never be taken care of naturally. Man kann dieses Leben nicht auf natürliche It Weise is führen. Only through supernatural ways that Nur they über are das Übernatürliche können wir dieses Leben führen. And that is the problem for God's children. Das ist das Problem für uns Kinder Gottes. We have a supernatural life. Wir haben ein übernatürliches But Leben. But we don't know that it is God. Our lives are to be taken care of supernaturally and non-naturally. Aber wir wissen nicht, dass unser Leben eigentlich auf übernatürliche Weise geleitet werden sollte und geführt werden sollte. You know, when Moses knew that he was going to be a deliverer. Als Mose wusste, dass er ein Retter werden wird. You know, he thought he was going to do the job naturally. Wollte er die Arbeit with his natural strength. Mit seiner natürlichen Kraft machen? Is somebody getting it? You know, whatever is coming from the Lord, was auch immer vom Herrn kommt, nothing natural. Das ist nichts Natürliches. Are we getting it? Yeah. And that is why the Holy Ghost is so much involved. Der Heilige Geist ist da so mit drin. Amen. Muss mit drin sein. And we are to be aware of this. Und das muss uns bewusst sein. Anything in our life, alles in unserem Leben, nothing is natural. Nichts davon ist natürlich. Amen. And so many of us we expect natural a lot. Und viele von uns erwarten das Natürliche. Amen. We expect natural. Wir erwarten and it can never work. Und es wird nicht funktionieren. Praise the Lord. Halleluja. And that is why we make mistake upon mistake. Sie machen Fehler über just Fehler. Like Moses. So wie Mose beispielsweise. You know the mistake he made. Fehler, den er begangen hat. He killed somebody. Hat jemanden getötet. Amen. Thinking that he was going to do the job with his own strength. Weil er dachte, das ist der Wille Gottes, ist the Holy Ghost is to auf seiner Weise zu machen. Was ist der Heilige Geist, der es tun soll? Whatever we are to do was immer wir tun sollen hier auf Erden, is the Holy Ghost. Das ist der Heilige Geist. He is the one to do the er ist derjenige, der es tun muss. Praise the Lord. Halleluja. You know those things he wants for us. Die Sachen, die er für uns möchte. Naturally, they are impossible to. Die sind to be done. Natürlich gesehen unmöglich zu tun. Amen. Ja. Naturally to do it. You know, for Moses to be able to save the children of Israel. Es muss in der Lage war, die Kinder Israels zu retten. Before Pharaoh. You know, to deal with Pharaoh. Dem Pharao gegenüberzustehen. Das war unmöglich. Mose can do nothing. Mose konnte nichts eigentlich tun. You know, that's you know everything in our life. Alles in unserem Leben. You see, if you think of that, you know how you are going to be walking. Wenn du darüber nachdenkst, wirst du wissen, wie unser Leben if eigentlich aussehen sollte. If you think of that of Moses, du das von Moses, wirst du dich ausruhen können. You will depend on Christ. Du wirst dich auf Christus verlassen. Because whatever he wants for you, du, was immer er für dich möchte, none of your strength can do it. Deine eigene Kraft wird so es dir nicht geben. Holy Ghost that has oder der Heilige Geist hat die Kraft und Autorität, das zu tun, das zu verwirklichen. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. Moses cannot face Pharaoh. Mose kann dem Pharao nicht gegenüberstehen. Without God. Ohne Gott. So also, what he revealed to you genauso can das, never was er dir offenbaren hat, the Holy Spirit. Kann niemals ohne den Heiligen Geist getan werden. What he revealed to you was er dir offenbart hat. About your life. Über dein Leben. About your relationship with über deine Beziehung mit ihm. About everything. Über alles. You know, for Joseph to become a prime minister. Das, naturally is impossible. Ein Minister zu werden, das war unmöglich. Or David and Goliath. Oder David und Goliath. Amen. For David to be able to kill Goliath, is naturally is impossible. That is your Lord. Amen. And that is how you think of, if you can remember those things, you will rest. You will rejoice and never be bothered about anything. Because he is the one doing the job while you are resting. Arbeitet, während wir uns ausruhen. You know, Moses, if you look at Moses, he did not even do anything. Moses anschauen, er hat it was God that was saying, just cooperation, relationship, that relationship was flowing. Diese Beziehung ist einfach geflossen. Even look at David. Auch bei David. Just throw the stone. Er hat den Stein the Holy Ghost took the stone and he dropped it the right place. Auf die richtige Stelle platziert. Amen. Amen. You see, just believe him. Du musst ihm einfach glauben. Keep on believing him. Ihm weiterhin glauben. Trust him. Ihm vertrauen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 27. 27. And they told him and said, we came unto the land whither thou sendest us. Amen. Amen. You know, we are going to see things. Wir werden Dinge sehen. We are going to see our account. Wir werden unser Konto sehen. We are going to see those that are, you know, we believe that are even better than us naturally. werden die sehen, wo wir denken, dass sie besser sind als wir. Amen. Mehr erreicht haben als wir. We have the room. I see you there, but look at. Everything is work. You have children, you have husband, you have money, you have this, yeah. You know, you don't count your blessings. What is the natural man called blessing? Was der natürliche Mensch Segen nennt. And you count yours, it's not. Zählt dein auf und das nicht. You know, Joseph, we say, we can do it. I thank God for Joseph. Ich danke Gott für Joseph, dass das nicht gemacht hat. You know, if Joseph count his own blessing. Wenn Joseph seinen eigenen Segen zählen würde. Compared to Potiphar's blessing. Im Vergleich zu Potiphar's. Is somebody getting it? Amen. What man called blessing? Das, was der Mensch sieht. Then you know, Joseph, we just say, no way. Hätte Josef gesagt, Endstation bringt nichts mehr. Amen. You know, Joseph compared himself to Potiphar. Wenn Josef sich mit seinem Meister verglichen hätte. Amen. Ah. And they told him and said, we came unto the land without thou sending us. And surely it floweth with milk and honey. 4. Mose 13, 27. And this is the fruit of it. Every, you know, that place is rich. Dieser Ort ist reich. You know what he wants for you. Was er you für can uns see will. That is victory. Wir sehen, es ist Sieg. His victory. Es ist Sieg. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Nevertheless, the people be strong. You know, they are seeing the difficulties. Sie sehen die Schwierigkeiten. Are you seeing the difficulties in your life? Siehst du die Schwierigkeiten in deinem Leben? The possibility. Die Unmöglichkeit. And you know, people see the distance. Die Leute sehen die Entfernung. And they see there are a lot of things we put into consideration. Schauen wir uns an, sehen wir, dass don't wir unmöglich see what sind. The people see. Aber sehen nicht das, was don't die Leute see sehen. What natural people see. Was natürliche Leute sehen. See what Christ wants you to see. Schau auf das, was Christus für dich möchte. 4. Mose 13, 28. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch Söhne Enochs dort. Nevertheless, the people be strong. You know, if you look at, you know, for those that are believing God for the fruit of the womb. Die für Schwangerschaft im Königreich Gottes. You know, there's nothing impossible. Amen. You know, if Sarah look at her body, wenn Sarah auf ihren Körper schaut, nothing to write about. Da war nichts. You know, if Abraham. Oder Abraham. You know, Romans 4. In Römer 4. He said, you know, he said, Abraham considered not his own body. Steht, dass Mose, dass Abraham nicht auf seinen Körper geschaut hat. Oder auf Sarahs Körper, der schon erstorben war. Er hat auf die Sachen nicht geachtet. Praise the Lord. Konnte er sich nicht leisten. You know what we consider today. Aber das, was wir sehen, worauf wir achten, well, you know, how can God do here? Wie soll Gott das packen? Can God walk here? Kann Gott hier can God arbeiten? Change my body? Kann Gott meinen Körper can ändern? He do something? Kann etwas tun? Oh, Daddy. Jesus said, "With man it is impossible." Jesus sagt, mit dem Menschen ist unmöglich. He said, "But with God." Aber mit Gott. With him. Mit ihm. Nothing is impossible. Ist nichts unmöglich. Praise the Lord. Halleluja. He said, "If you can believe, he told that man." If you can believe, wenn du glauben kannst, nothing shall be impossible. Dann ist nichts unmöglich. If you can believe, wenn du glauben kannst, don't allow anything to talk you out. Lass nicht zu, dass dir das irgendwas ausredet. Don't allow your age or your Alter, body. Das ist dein Körper. You know, don't allow your family background. Lass nicht das zu, dass dein Familie. Don't allow your past mistake. Dass deine vergangenen Fehler. Amen. Don't allow. Don't you know there are a lot of past mistakes that we have made. Viele vergangene Fehler, die wir getan haben. Don't you know there are a lot of things that we see, that we still see. Viele Dinge, die wir noch sehen. The blood of Jesus erased those. Aber das Blut von Jesus hat das alles bereinigt. Amen. Amen. Amen. You know, they in verse 27 they could see the victory. In Vers 27 konnten sie den Sieg sehen. But you know, they were seeing in verse 28 they were seeing the difficulty. Aber in 28 haben sie die Schwierigkeiten gesehen. In verse 27 they were seeing the blessing. In 27 haben sie den Segen gesehen. Amen. But in verse 28 they aber in 28 haben sie die Schwierigkeiten gesehen. You see, you know, you see, it's good, you know, it's good, but how possible? Es ist gut, aber wie soll das möglich sein? It's good, but how possible? Es ist gut, aber wie soll das möglich sein? Nevertheless, the people will be strong that dwell in the land, and the cities are walled. and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. The Amalekite dwell in the land of the south, and the Hittite, and the Jebusite, and the Amorite dwell in the mountains, and the Canaanite dwell by the sea, and by the coast of Jordan. And Caleb stilled the people before Moses and said, "Let us go up at once and possess it, for we are well able over. We're able to overcome it." Praise the Lord. Hallelujah. But the men that went up with him said, "We be not able to go up against the people, for they are stronger than we." You know Deuteronomy 7:17. In 5. Mose 7:17. Put something here, let us go there. Deuteronomy 7:17. 5. Mose 7, God is going to do something through 17. Your heart. Gott wird etwas durch unser Herz tun. You know, spirit, soul, and body. Körper, Geist und Seele. You know, what you have in the spirit, was du in deinem Geist is hast, going to go through your mind, wird durch deine Gedanken before it can come out, bevor es sich manifestieren kann. Are you getting it? Deuteronomy 5. Mose 7:17. Jenny, can you help us to read this chat? Wenn du aber in deinem Herzen sagst, diese Völker sind zahlreicher als ich, wie kann ich sie aus ihrem Besitz vertreiben? And I say in your heart, my power and the mind of mine, of my hand, have gotten me this wealth. That's not where we are going. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, let me see. Verse 7:17. Is that what I said? Mm-hmm. Okay. I was in 8. Okay, sorry. I was in 8:17. Yes, 7:7. That is where we are going to. "He thou shalt say in your heart, this nation are more than I." You know, your heart. Dein Herz. And that's why, you know, unrenewed mind is going to work against you. Werden gegen dich arbeiten, ja. Unrenewed mind is going to fight Gedanken you. Werden dich bekämpfen. If you don't allow the victory in your spirit will come to your mind. Wenn du nicht zulässt, dass der Sieg in deinem Geist, in deine Gedanken kommt, dann wirst du ein Problem haben. Amen. Amen. "If thou shalt say in your heart, this nation are more than I." And God is saying, "How can I dispossess them?" If you say, they are bigger than us. Wenn du sagst, sie sind größer als wir. And God is saying, God is not saying to you, how can I do it through you? Wie soll ich denn mit dieser Einstellung? If you cannot believe me, you cannot trust me. Wie soll ich denn mit dieser Einstellung durch dich arbeiten, wenn du nicht mal an mich glaubst und mir vertraust? Exactly what they did here. Genauso wie das, was sie gemacht haben. 13. In Let's go back. 4. Mose 13. Praise the Lord. Halleluja. And Caleb, verse 30, stirred the people before Moses and said, "Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it." But the men, verse 31, that went up with him said, "We be not able to go up against the people." They refused to believe in their mind. Sie haben sich geweigert zu glauben in ihren Gedanken. "For they are stronger than we." Amen. Amen. "And they brought up an evil report." You see, though that report was the fact. Sie brachten das Land in Verruf, weil you know, das ihre Tatsache God, they war. Cannot fight the people. Denn ohne Gott sind sie wirklich machtlos gegen you know, die Leute. People, die Leute sind stärker als sie. But they don't know that they are not without God. Aber sie wussten nicht, dass sie nicht ohne Gott sind. Is somebody getting it? Wir wollten you nicht know, glauben, dass sie nicht ohne Gott sind. Praise the Lord. Halleluja. Naturally, you cannot. That it cannot work. Auf natürliche Weise kann das nicht funktionieren. David cannot kill Goliath. David kann Goliath naturally. Nicht töten. Amen. Joseph cannot become that minister. Joseph kann Prime Minister. Naturally. It's kein impossible. Minister mehr werden nach diesen ganzen Schicksalsschlägen, die er in seinem Leben Moses erfahren hat. Cannot deliver the children of Israel Mose from kann the hand of die Kinder Israels nicht naturally. Mehr erretten. That is the natural fact. Das sind Tatsachen. And naturally you account to know what it is. Oder ein Konto, du weißt, was da steht. You know how your body is oder du weißt, was deinem Körper Amen. Wie es deinem Körper geht. And nothing is working, amen. Und das funktioniert nicht. You know. But we are not natural. Aber wir sind nicht natürlich. We are not natural people. Wir sind keine natürlichen Menschen. We are supernatural. Wir sind übernatürliche Menschen. Amen. Amen. Amen. And believe the supernatural. Und wir glauben an das Übernatürliche. Allow Christ to walk in you and walk through you. Zulassen, dass Christus in uns und durch uns arbeitet. Allow that Christ that is already in your spirit to come to your mind. Zulassen, dass der Christus, der in unserem Geist ist, auch in unseren Gedanken ist. Amen. Amen. You do not need period to become pregnant. Wir brauchen nicht unsere Periode, um schwanger zu sein. Amen. Oh, Daddy. You know your body is not. Oh, Daddy. You know there's a song we sang today. Ich habe ein Lied, was wir gesungen that haben. That he is the same yesterday. Er ist der gleiche gestern, heute und für immer. He changed not. Er ändert sich nicht. I am that I am. I changed not. Ich bin und er ändert sich nicht. Moses said to Pharaoh. Das hat Moses zu Pharao gesagt. Let my people go. Lass mein Volk ziehen. For he changed not. Denn Gott ändert sich nicht. He is the same. Er ist der gleiche. He is still the same. Er ist immer noch der gleiche. He did that of Sarah. Er hat es bei Sarah gesagt. Amen. And you know Anna. You see, you just bei name Anna. Them. Amen. So you know there is nothing possible. Nichts ist unmöglich. Amen. Amen. You know all you need is keep on believing. Müssen einfach ihm weiterhin glauben. Stop looking at you und know just stop thinking that it's over. Darüber nachzudenken, dass es vorbei ist. But it is not over until you say it is over. Erst wenn du sagst, es ist vorbei. But you don't pursue things. Aber wir sind nicht hinter Sachen her. Wir suchen nach Jesus. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. He said they brought up an evil report. Sie brachten das Land in Verruf. Of the land which they had searched. Praise the Lord. Halleluja. The natural facts are evil. Die natürlichen Tatsachen sind bösartig. And here the Bible calls it evil report. Die Bibel nennt es ein in Verruf bringen. Why? Because they are natural report. Weil es ein natürlicher Bericht ist von Tatsachen. That you know that the fact that everybody will say yes. Das, was jeder bezeugen kann mit you seinen know, Augen. You remember that of Elijah. Elia zum Beispiel. Elijah and the servant. Elias und sein Knecht. Is it Elijah or Elisha? Elisha. Elisha and the servant. Elias und sein Knecht. Praise the Lord. Halleluja. You know, not you know the facts. Die Tatsachen. Are the Syrian army more than them? War das die syrische Armee mehr Everybody war? Everybody can count them. Jeder konnte das sehen. But how many were they? Aber Elijah and Elias, the servant, one, two. Das waren nur zwei Leute, zwei Mann. But you know, Elijah believed the supernatural. Aber Elias hat an das Übernatürliche geglaubt. That is what he wants us to believe das today. Will er auch für uns heute. Your life does not base on that school you go to. Unser Leben basiert nicht auf unserer Ausbildung. And that is why any result coming that should not control deswegen your joy, your auch kein Ergebnis, was aus dieser aus diesem Studium your oder aus dieser Ausbildung kommt. Unser Lebensurteil bedeuten. You know Elijah life did not based on you know he did not see the Syrian army what the eye can see. Hat nicht auf dem basiert, was er gesehen hat. Er hat die syrische Armee nicht gesehen. You know the eyes can see your school today. You go into school. Ja, deine Augen können sehen, dass du eine Ausbildung machst, dass they du zur Schule gehst. Deine Ergebnisse. But they cannot see Christ. Aber sie können Christus nicht and sehen. And that is who you are. Aber das ist das, was du bist. That is your life. Das ist dein Leben. Is somebody getting ja. it? Praise the Lord. Halleluja. That they cannot see that does not mean it's you nur, know, dass it does not exist. Heißt es, dass es nicht existiert? It's a faith is evidence of things not seen. Deine der Glaube ist eine Tatsache von Dingen, die man nicht sehen kann. He did not say it does not exist. Aber nicht von Dingen, die nicht existieren. He said it's you know the natural I cannot see. Das natürliche Auge kann es nicht sehen, aber es existiert. Praise the Lord. Halleluja. Oh, Daddy, thank you. Amen. They brought up an evil report. Sie brachten das Land in Verruf. You see, natural facts are evil reports. Weil natürliche Tatsachen Verruf bedeuten. Saying the land through which we have gone to search it is a land that eateth of the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of great stature. It is true. Und das stimmt. Naturally, they are true, natürlich gesehen ist das wahr, was sie sagen. Wenn es um Christus geht, it is evil. Es ist bösartig. Your poor is evil in Christ's world. Dass du sagst, von jetzt zu arm bist, das ist bösartig. And that is the natural fact. Das ist natürliche Tatsache. That you are a prosperous man. Du bist ein wohlhabender Mensch. Das ist das, was da steht. And that is what you are to believe. Und das sollst du glauben. And you know, believe, faith is a magnet. Der Glaube ist ein Magnet. That bring that magnet out. You know what magnet is. Du weißt, was ein Magnet ist. You know what you know, it draws things. Es zieht Dinge an. He bring out, he bring it into physic, the physical world. Bringt es in das Physische. For people to see. Damit Leute es sehen. Amen. That magnet you have to use it. Dieser Magnet, den musst du benutzen, musst du glauben. Praise the Lord. Halleluja. Verse 33. And here we saw the giant, the son of Anak, which come to the giant, and we were in their eyesight as grasshoppers. And so we were in their sight. Can you see how they see themselves? Sieht, wie sie sich selbst sehen. How do you see yourself? Wie siehst du dich selbst? You know, a lot of us we pity ourselves. Viele uns bemitleiden uns selbst. How do you see yourself? Wie siehst du dich selbst? Amen. Look at how they could see the, how they see. You know, David did not see himself small before. David hat sich nicht klein gesehen vor Goliath. Is somebody getting it? He said, who is this? Gesagt, wer ist dieser unbeschnittene Philistiner? Praise the Lord. Halleluja. How do you see yourself? Wie sehen wir uns selbst? The Christ in you. Christus in uns. He's not without Christ, but the Christ in you. Sondern Christus in dir. How do you see the Christ in you? Wie siehst du Christus in dir? Amen. Mighty or so small. Mächtig oder klein. So mighty or nothing. Mächtig oder nichtig. Praise the Lord. Halleluja. If you read it, wir das lesen. Please read chapter 14 at home. Amen. 14. Just read chapter 14. Vierter, the whole of chapter 14. Vierter Mose 14. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Read it, please. Read it. Amen. We are to speak Christ. Wir müssen Christus sprechen. Speak Christ's word. Christus Wort sprechen. That is spirit and life. Was Geist und Leben ist. Proverb 18. Sprüche 18. Proverb 18. Quickly go there, please. You know it already. Amen. Amen. Proverb 18. Die Beziehung mit dem Heiligen Geist wird dafür sorgen, dass du auf der rechten Spur bleibst. Amen. Amen. That is to speak the right thing. Das Richtige zu sprechen, das zu sprechen, was Christus möchte. We help you. We remind you of what to say. Wird dich daran erinnern, was du sagen sollst. Amen. Amen. Proverb 18. Sprüche 18. Vers 20 und 21. 20. A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth. Amen? Amen. It means your mouth is the pen that you use to write in your heart. Der Mund ist der Stift, mit dem du in dein Herz schreibst. You are going to get what you speak. Du wirst das bekommen, was du sprichst. Amen? And with the increase of his leaves shall he be filled. You see that? Amen? Death and life are in the power of the mouth, of the tongue. Death and life. There's no number three there. That's next drittes. Amen. Amen. Death or life. Tod und Leben. It's not, I'm not speaking both. Ich spreche nichts like davon, das gibt's nicht. If it is not Christ, it is Wenn es nicht Christus ist, ist es der Teufel. If it is not life, it Wenn is es nicht death. Leben ist, ist es Tod. You know, amen. Amen. If you know all these churches, they preach death to people. That's why sprechen den Tod. Instead of going to a dead church, don't go to any church. Toten Gemeinde zu gehen, lieber zu keiner. Ha, daddy. Instead of going to a dead church, ich hatte Toten don't go to any church. Die Liebe zu keiner. Amen. Amen. Because you know what they speak. Denn das, was sie sprechen. The message is life or death. Ist Leben oder Tod. Amen. Amen. Whatever comes out of your mouth. Was immer aus deinem Mund rauskommt. From the pastor's mouth, from their lips. Von ihren Lippen kommt. They are writing to your heart. Sie sprechen in dein Herz. It is either life or death. Leben oder Tod. It's better not to have a pocket than to have a pocket with holes. Besser, keine Tasche zu haben, als eine Tasche mit einem riesigen Loch, wo alles wieder rausfällt, was du reinlegst. Amen. You are getting something you are putting in there. Du bekommst was, tust es rein, nichts bleibt in der Tasche, weil alles rausfällt. Aber wenn du gar keine Tasche hast, dann hältst du es in der Hand. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Thank you, Daddy. You know, before this ministry, I was not even going to any church. Vor dieser Gemeinde bin ich nicht in eine Gemeinde gegangen. Und dafür danke ich Gott. I thank my father. Ich danke meinem Vater dafür. Because if I have been the type that just listen to anyhow people. Wäre ich jemand gewesen, any pastor, anybody want. Annimmt, alles akzeptiert. Once you call Jesus, it's okay. Sobald jemand Jesus sagt, ist alles Amen. Cool. I could have not been here today. Wäre ich heute vielleicht nicht hier. Because my board could have been filled with a lot of things. Weil meine Gedanken, meine Tafel schon mit vielen anderen Lehren vollgeschrieben wäre. You know, in my board there was almost nothing when I came to the Lord. War so gut wie nichts, als ich zum Herrn gekommen bin. Because I did not believe anything. Weil ich nichts wirklich geglaubt habe. Somebody getting it. No, I did not allow them to write things into my heart. Ich habe nicht zulassen, dass sie irgendwas in mein Herz schreiben. Yeah, it takes a lot of time to clean, more time to clean than to even write on it. Irgendwas again. Drauf zu schreiben, was man nicht mehr so leicht wegbekommt. Wo man nicht mehr so schnell etwas Neues draufschreiben kann. Praise the Lord. Halleluja. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And Proverbs 13:3. Sprüche. Proverbs 13:3. Sprüche 13:3. He that keepeth his mouth keepeth his life. Oh, Daddy. Praise the Lord. If you keep your mouth, you keep your life. Wer auf seinen Mund Acht gibt, behütet seine Seele. Wer aber immer seine Lippen aufsperrt, tut zu seinem Unglück. The Lord is not saying, don't speak. Der Herr sagt nicht, sprich nie wieder. Speak me. Aber wir sollen Jesus sprechen. Amen. Amen. He's not saying, don't say something. Er sagt nicht, er halte dich zurück und sagt gar nichts don't mehr. Say something at all. He says, speak me. Sondern sprich mich. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He that keepeth his mouth keepeth his life. But he that openeth wide his lips shall have destruction. What comes out from your mouth matters a lot. Was aus deinem Mund kommt, ist sehr wichtig. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Keep your mouth from evil. Bewahre deinen Mund vom Bösen. What this world called truth. Das, was diese Welt Wahrheit nennt. What they call reality. Was Realität nennen. What they call facts. Was sie Tatsachen nennen. Are evil. Sind bösartig. Amen. Amen. What they call good. Was sie gut nennen. What they call facts. Was sie Tatsachen nennen. What they call reality. Was sie Realität nennen. They are evil. Ist bösartig. The natural facts are destruction. Die natürlichen Tatsachen sind Zerstörung. They don't belong to you. Sie gehören uns nicht. You are of another world. Denn wir gehören zu einer anderen Welt, Christ world. Der Welt von Christus. Praise the Lord. Halleluja. You know, there are a lot of facts that even countries depend on different countries. Es gibt viele Tatsachen, die sogar länderabhängig sind. Like in Nigeria, for example. Nigeria zum Beispiel. Amen. You know, children We believe children, they are very important. Wir glauben, dass Kinder sehr wichtig sind. Amen. That they are going to take care of their parents. Dass sie auf ihre Eltern Acht geben werden. Amen. When they are old. Und sie erwachsen sind. It is a fact. Das sind Tatsachen. But no, that is not Christ's fact. Das ist nicht die Tatsache von Christus. Amen. Amen. How good it may look like. Egal wie gut gemeint das eigentlich ist. You know, ist. It's so good. Das ist eigentlich Amen. Guter Vorsatz oder Ratschlag. To take care of your children. Dass du auf deine dass deine Kinder auf dich aufpassen und du dann später auf deine Kinder umgekehrt. I'm talking about, let me, if I even say it as continent, like Africa as a whole. Zum Beispiel in Afrika. Here is different from there. Hier ist es ein bisschen anders. You're here, social take care of you. Hier gibt der Staat Acht auf dich und versorgt dich. They don't depend on their children to take care of them. Die Menschen verlassen sich nicht auf ihre Kinder. If they don't have the government take care of them. Wenn sie keine Kinder haben, keine Familie haben, achtet der Staat auf sie. Am I saying the truth? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. But in Africa. In Afrika. You know, there is no social. Da gibt's keine Sozialhilfe. No government help. Da hilft keine Regierung. And people depend on children. Die Leute verlassen sich auf ihre Familie, auf ihre Kinder. And you know, in Christ's world it is evil. In der Welt von Christus ist es aber bösartig. Amen. Amen. Because that is a fact. Weil das eine Tatsache. Amen. It is evil. Es ist bösartig. In Christ's world, we depend on Christ. Verlassen wir uns auf Christus. And not on children. Und nicht auf Kinder. Amen. Just use one example. Amen. Zum Beispiel. And that's why you know they value children so much. Deswegen schätzen sie auch Kinder so sehr wert. Praise the Lord. Hallelujah. You can see that it's for selfish motive. Es ist ein selbstsüchtiges Motiv. Amen. Amen. Christ's word, take care of us. Das Wort von Christus, die Welt von Christus gibt Acht auf uns. Amen. Amen. And to have children should be for Christ's sake. Und Kinder zu haben sollte wegen Christus willen Amen. Sein. Amen. Not those to help you. Nicht damit man eine Altersvorsorge hat. Amen. The Bible did not say children help you. Die Bibel sagt nicht, dass Kinder dir helfen werden. You know, it did not give Adam children to help him. Er hat Adam nicht Kinder geschenkt, damit die Kinder ihm helfen. Amen. You know, when Jesus was about to go, bevor Jesus gegangen ist, he did not say disciples have children so that they help you. Hat er nicht zu den Jüngern gesagt, vermehrt euch, habt Kinder, damit ihr your children, they are your helper. Damit ihr eine Hilfe habt. He said the Holy Ghost und der Heilige Geist ist euer Helfer. Is Amen. Somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Halleluja. It is better to be quiet than to speak evil. Es ist besser, ruhig zu sein, als das Böse zu sprechen. You know that? Yeah. It is better to be quiet than besser, to speak evil. Als das Böse zu sprechen. It is better to be separated than to fight. Es ist besser, getrennt zu sein, als sich zu schlagen. Is somebody getting it? You know, Abraham and Lot. Abraham und Lot. Amen. You know, Abraham said, I don't want us to fight. Abraham hat gesagt, ich möchte, dass wir uns ständig streiten. Let us separate. Wir können uns trennen. It is better to separate than to fight. Als wenn wir uns die ganze Zeit streiten. It is better to be quiet than to speak evil. Es ist besser, ruhig zu sein, als Bösartiges zu sprechen. We have to learn if we are not going to speak Christ. Wenn wir nicht Christus sprechen, dann sollten wir lieber ruhig sein. Matthäus 12. Let's go to Matthew 12. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Already 21. So schnell, ist das nicht? Ist das korrekt? Okay, so schnell. Okay, let me quickly complete so that we close. Amen. Amen. Matthew 12. Matthäus 12. So schnell. Oh mein Gott. Oh, I can hold it in. Matthew. Matthew 12, Vers 36 und 38. Matthäus 12, 36 und 38. He said, for by your words thou shalt be justified, and by your words thou shalt be condemned. Amen. That's verse 37. Amen. Then 36. But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Praise the Lord. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Vers 33-35. 33 bis 34. He said, either make the tree good and the fruit good, or else make the tree corrupt and the fruit corrupt. For this tree is known by its fruit. Amen. O generation of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of your heart, the mouth speaketh. A good man, out of a good treasure of his heart, bringeth forth good things. An evil man, out of the evil treasure, bringeth forth evil things. Three evil, evil, evil, evil. Amen. Drei Art von Böse. Praise the Lord. What Christ called evil. Was Christus bösartig nennt. No, here is talking about what Christ called evil. Hier geht es um das, was Christus bösartig nennt. And not what people call evil today. Nicht, was Leute bösartig nennen. What Christ called good. Was Christus and not nennt. What the world calls, what this world called good. Nicht, was diese Welt gut nennt. Praise the Lord. Halleluja. Let us learn to call what Christ called evil, what he called evil, let us learn to call them evil. Lass uns lernen, das bösartig zu nennen, was Christus bösartig nennt. Amen. Amen. Don't just believe it in the church. Glaube es nicht nur in der Kirche. Believe it outside the church. Auch außerhalb der Gemeinde. When you are at home. Wenn du zu Hause bist. When you are with people. Wenn du bei Leuten bist. In relationship with one another. In deinen Beziehungen. Call what he called evil. Nenn das, was er böse nennt, böse. And call what he called good. Gut. It is part of renewing our mind. Das ist auch Teil der Gedankenerneuerung. It is don't get to that side and now see, start seeing what they call good as good. Fange ich an, das, was sie somebody getting it. Gut zu sehen. Learn to see Lerne. To call what he call good good. Das gut zu nennen, was er gut and nennt. What he call evil was er böse evil. Nennt, böse zu nennen. Praise the Lord. Halleluja. You know, I will stop here, please. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. I will quickly go through the place where we went to. Since on Sunday, you know, we went there and saw the family, the mother, and we did not even know that we would see the body. Amen. Amen. And they told us, we can go to where the body was lying.